Abschnitt 39 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse, Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 39. Justizirrtümer, Teil 2. Es begann hierauf die Zeugenvernehmung. Köchin Anna Schwarz stand dabei, als die Wagner einen Schluck aus ihrer Kaffeetasse nahm. Sie setzte sofort ab und sagte, »Pfui, da ist etwas drin.« Von den Stiftsfräulein könne keine als Täterin in Betracht kommen. Vorsitzender: »Wie war das mit den 3 Bierflaschen am Sonntag?« Zeugin: »Es fehlten 3 Flaschen Bier. Am Tage vorher hatten Maler die Kellertür angestrichen. Ich äußerte zur Vorsteherin den Verdacht, dass die Maler das Bier getrunken hätten. Als die Vorsteherin trotzdem die Wagner beschuldigte, hat letztere mit der Beschwerde beim Ministerium gedroht. Am nächsten Tage hat die Vorsteherin gesagt, die Wagner will zum Ministerium gehen, weil wir sie verdächtigen, die Flaschen ausgetrunken zu haben.« Vorsitzender: »Sie hatten den Verdacht aber gar nicht ausgesprochen?« Zeugin: »Nein.« Vorsitzender: »War die Wagner imstande, die 3 halben Flaschen auszutrinken?« Zeugin: »Sie hat schon ganz gern mal Bier getrunken. Die Oberin war sehr aufgeregt und wurde ganz bleich, als die Wagner sagte, sie wolle ins Ministerium gehen. Dem anderen Dienstmädchen, der Magdalena Skoff, war es aufgefallen, dass die Vorsteherin schon zu einer Zeit, als noch niemand daran dachte, von Salzsäure gesprochen habe.« Vorsitzender: »Sie sollen auch etwas wissen davon, dass die Wagner Halluzinationen hatte. Es soll ihr einmal ein Hund im Traum erschienen sein.« Zeugin: »Jawohl, die Wagner hatte geträumt, ein Hund habe sie zerrissen. Den Traum hatte sie uns erzählt.« Die Zeugin gab weiter an, dass die Vorsteherin sich öfter geäußert habe, die Wagner müsse hinausgebracht werden, ehe sie nicht krank werde, bekomme man sie nicht hinaus. Verteidiger: »Ich muss noch einmal auf den Traum mit dem Hunde zurückkommen. Hat die Wagner diesen Traum nicht 3-mal gehabt?« Zeugin: »Das weiß ich nicht.« Verteidiger: »Die Wagner soll fortwährend davon gesprochen haben, so dass sich die Bayer, die mit ihr in der Kammer zusammenschlief, fürchtete. Einmal soll die Wagner diese Vision auch bei wachem Zustand gehabt haben. Die beiden Mädchen sollen vor Angst so geschwitzt haben, dass sie die Wäsche wechseln mussten.« Heiterkeit. Zeugin: »Das weiß ich nicht.« Verteidiger: »Hat die Wagner nicht erzählt, dass ihr Onkel auf sie geschossen habe, weil sie zum Katholizismus übergetreten war?« Zeugin: »Ich weiß nicht mehr, ob er schießen wollte oder geschossen habe.« Verteidiger: »Erzählte die Wagner nicht auch, dass ihr Großvater am Tage ihres Übertritts gelähmt worden sei?« Zeugin: »An ihrem Firmungstage, so erzählte sie, habe den Großvater der Schlag getroffen. Ihre Mutter sei gelähmt worden.« Verteidiger: »Alles an demselben Tage?« Zeugin: »Das weiß ich nicht.« Verteidiger: »Erzählte sie nicht auch, dass sie vordem in einem protestantischen Hause gedient habe und dass dort die Tochter einmal einen Hasen mit dem Fell gebraten habe?« Stürmische Heiterkeit. Zeugin: »Ja, das hat sie erzählt.« Die zweite Zeugin, Dienstmädchen Magdalena Skoff, bekundete ebenfalls, dass die Vorsteherin mehrfach geäußert habe, sie möchte die Wagner loswerden, ehe sie nicht krank werde, bekomme man sie aber nicht hinaus. Sie habe mit der Zunge den Kaffee auch gekostet und sich sofort abbrechen müssen. Sie habe der Vorsteherin nichts gesagt, denn sie habe sich sogleich gedacht, dass es niemand anders gewesen sein könne wie die Vorsteherin. Aufgefallen sei ihr am nächsten Morgen, als die Vorsteherin sagte, »So, die Minna ist auf, ich habe gedacht, sie ist im Bett.« Ebenso sei ihr aufgefallen, dass die Vorsteherin von Salzsäure sprach, als es noch niemand wusste. Als wir am Montagvormittag Dr. Eisenberg holen ließen, war die Vorsteherin in der Kirche. Bei der Rückkehr sagte sie zu mir: »Ich war in der Kirche und habe andächtig gebetet. Herrgott, wie du willst, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir sie draußen.« Vorsitzender: »Wie war der Charakter der Angeklagten?« Zeugin: »Sie war boshaft und verdrehte einem das Wort im Munde. Sie sei ebenfalls der Meinung, dass das fehlende Bier von den Malern getrunken worden sei.« Staatsanwalt: »Glauben Sie, dass die Wilhelmine Wagner täglich 6 bis 8 Flaschen Bier, das wären 4 Maß, getrunken hat?« Zeugin: »Nein.« Eine weitere Zeugin war Bierbrauers Frau Babette Adam. Sie war früher Dienstmädchen im Stift. Die Vorsteherin habe sie, die Wagner und die anderen Mädchen oftmals beschuldigt, Bier gestohlen zu haben. Die Wagner stand zuerst bei der Oberin in hoher Gunst, später wollte diese sie aber aus dem Hause haben. Die Wagner sei ein gutes, ehrliches Mädchen gewesen. Die Angeklagte dagegen war lügnerisch, boshaft, rachsüchtig und misstrauisch. Die Stiftsfräulein nannte sie »alte Laster«. Nur mit der Neudeck stand sie sich gut. Wenn es Punsch oder Grog gab, bekam diese immer das meiste ab. Stürmische Heiterkeit. Vorsitzender: Trauen Sie der Angeklagten die Tat zu? Zeugin: Das schon. Auch dieser Zeugin hatte die Wagner erzählt, dass ihr Onkel auf sie geschossen habe, weil sie zum katholischen Glauben übergetreten sei. Ihr Großvater sei an ihrem Firmungstage vom Schlage gerührt und die Mutter gelähmt worden. Unter allgemeiner Spannung wurde die 1877 geborene Krankenpflegerin Wilhelmine Wagner aufgerufen. Sie litt anscheinend noch immer an den Folgen der Vergiftung vom 20. Juli 1902 und musste in den Saal hineingeführt werden. Sie nahm auf einem Sessel vor dem Richtertisch Platz. Sie schilderte auf Befragen des Vorsitzenden die einzelnen Vorgänge, mit dem Zwist wegen der 3 Bierflaschen und ihrer Drohung, eine Beschwerde beim Ministerium zu machen. Vorsitzender: Sie haben Ihre bestimmte Tasse gehabt? Zeugin: Ja. Vorsitzender: Kannte die Vorsteherin die Tasse? Zeugin: Ja, ganz genau. Die Zeugin bestätigte auch sämtliche der Angeklagten vorgehaltenen hässlichen Äußerungen über die Stiftsdamen, die Medizinalräte, den Staatsminister von Feilitsch und die Prinzessin Ludwig Ferdinand. Wenn die Vorsteherin morgens herunterkam, war oft ihre erste Frage: »Na, ist noch keine von den alten Lastern verreckt?« Einer 90-jährigen Stiftsdame habe die Angeklagte einmal die Suppe verweigert, obwohl solche vorhanden war und der Arzt sie verordnet hatte. Sie habe auch sofort den Eindruck gehabt, dass die Vorsteherin ihr das mit dem Kaffee angetan habe. Als sie, Zeugin, am anderen Morgen krank war, sei die Oberin zu ihr ins Zimmer gekommen und habe gefragt, wo der Kaffee vom vorhergehenden Tage geblieben sei. Sie habe erwidert, dass sie ihn in einem Fläschchen aufbewahrt hätte und mit nach dem Krankenhaus nehmen werde. Die Oberin habe darauf dringend die Herausgabe verlangt und sogar versucht, ihr die Flasche aus der Hand zu reißen. Vorsitzender: Sie sind zum Katholizismus übergetreten. Zeugin: Ja, als ich Krankenpflegerin im Josefspital war. Ich fühlte mich dazu hingezogen und wollte barmherzige Schwester werden. Vorsitzender: Haben Sie den anderen Mädchen erzählt, dass sie Gespenster gesehen haben und dass ihr Onkel auf sie geschossen habe, weil sie übergetreten sind? Zeugin: Das mit den Gespenstern waren Träume. Ich habe allerdings darüber mit den Mädchen gesprochen. Stiftsfräulein Julie Lotz stellte der Wagner ein gutes Zeugnis aus. Über den Charakter der Angeklagten sprach sich die Zeugin sehr abfällig aus. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. von Panwitz: Um zu erklären, wie es kam, dass die Angeklagte über die Stiftsdamen manche hässlichen Ausdrücke gebrauchte, muss ich an die Zeugin einige Fragen stellen. Ist der Zeugin bekannt, dass unanständige Tischgespräche von anderen Damen geführt wurden, über die sich die Vorsteherin ärgerte und die sie deshalb zurückwies? Zeugin: Unanständige Redensarten? Davon ist mir nichts bekannt. Verteidiger: Hat nicht einmal eine der Damen bei Tisch gesagt, ich bin nicht Jungfer, ich würde mich auch schämen, wenn ich als Jungfer ins Stift gekommen wäre, denn dann hätte mich niemand mögen wollen. Zeugin: Ach so, ja, das war aber nur ein Scherz. Heiterkeit und große Bewegung im Publikum. Verteidiger: Sie selbst sollen einmal gesagt haben, die hat ein schönes Vorgebirge. Zeugin: Das soll ich gesagt haben? Verteidiger: Ja. Zeugin: Davon weiß ich nichts. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. von Panwitz: In einem anderen Falle wurde davon gesprochen, dass eine Dame einen alten Herrn gepflegt habe, und dabei soll die Situation des Pflegers in unanständiger Weise geschildert worden sein. Zeugin: Davon ist kein Wort wahr. Wäscherin Butzmann, die im Stift früher diente, bezeichnete die Angeklagte als lügenhaft, jähzornig, aufgeregt. Vorsitzender: Auch boshaft. Zeugin: Das ist gleich alles mit inbegriffen. Heiterkeit. Vorsitzender: Wie war das Verhältnis zu den Damen? Zeugin: Zank und Streit gab es alle weg. Sie sprach meist von den Lastern, Ludern und vom Verrecken. Verteidiger: Hat die Angeklagte nur schlechte Eigenschaften? Hat sie nie etwas Gutes getan? Zeugin: Ja, sie hat schon auch Gutes getan. Verteidiger: Bis jetzt haben Sie aber nichts Gutes von ihr erzählt. Stiftsdame Fräulein Ahrens, 77 Jahre alt, war von 1860 bis 1883 Stiftsvorsteherin. Sie bezog für die 23-jährige Dienstleistung ein Anerkennungsgehalt. Das sei der Angeklagten ein Dorn im Auge gewesen. Sie habe ihr fortgesetzt Vorwürfe gemacht, sie Intrigantin, Simulantin und so weiter genannt. Sie habe nur klopfenden Herzens das Zimmer der Angeklagten betreten. Alle Damen seufzten unter der Herrschaft der Oberin. Stiftsdame Sophie Neudegger stand im 60. Jahre. Die Zeugin war mit der Angeklagten befreundet und hielt sie nicht für schuldig. Sie glaube, dass die Wagner es selbst getan habe, ohne die Folgen zu bedenken. Die Zeugin bestätigte, dass die unanständigen Tischgespräche stattgefunden haben. Die Wagner habe ihr erzählt, dass ihr Onkel bei ihrem Übertritt zum Katholizismus auf sie, als sie aus der Kirche kam, geschossen habe. Medizinalrat Dr. Stumpf war Anstaltsarzt von 1875 bis 1898. Fräulein von Häusler habe die Krankheit der Wagner als selbstverschuldetes Übel betrachtet. Wer krank wurde, war von vornherein eines Verweises sicher. Der Arzt musste die Krankheiten übertreiben, wenn er auch nur die geringste Fürsorge durchsetzen wollte. In der brutalsten Weise schleuderte die Angeklagte den Kranken Krankheiten ins Gesicht, die gar nicht vorhanden waren. Er müsse sagen, dass die Zeit, in der er Anstaltsarzt war, zu den trübsten Erfahrungen seines Lebens gehörte. Das Schlimmste war, dass jeder Krankheit, selbst der harmlosesten, ein unanständiger Charakter untergelegt wurde. Klagen hatten keinen Erfolg. Im Ministerium hieß es immer nur: Ach, die da drin, die können sagen, was sie wollen. Nie habe er in seinem Leben eine größere Verlogenheit kennengelernt als bei Fräulein von Häusler. Sie war eine Meisterin der Kunst, die harmlosesten Worte im Munde zu verdrehen. Die Damen glaubten fest, dass für sie ankommende Briefe Gefahr laufen, eröffnet und unterschlagen zu werden, besonders wenn die Adressen von Männerhand geschrieben schienen. In der leichtesten Weise wurde Leuten die Ehre abgeschnitten. Ihm selbst sei es passiert, dass er unlauterer Beziehungen zu einem Stiftsfräulein bezichtigt wurde, auf seinen Eid aber könne er erklären, dass ihm nie etwas ferner gelegen habe. Stürmische Heiterkeit. Er habe schließlich seine Entlassung aus dem Dienst beim Stift nach 23-jähriger Dienstzeit nachsuchen müssen. Vorsitzender: Halten Sie die Angeklagte der Tat für fähig? Zeuge: Aus innerster Überzeugung muss ich sagen, ja. Weiter bekundete der Zeuge: Die Oberin habe gewünscht, dass der zum Einreiben verordnete Franzbranntwein mit Salz versetzt werde, weil die Damen ihn sonst austrinken. Große Heiterkeit. Als er seinen Abschied nahm, haben die Stiftsfräulein ihm geklagt, dass sie nun ihren Beschützer verlieren. Er habe sie aber mit dem Hinweis beruhigt, dass die Charaktereigenschaften der Vorsteherin ohnehin bald eine Katastrophe heraufbeschwören würden. Darauf erschien als Zeuge der Oheim der Wagner, Ludwig Fetzer, Gerichtsdiener am Münchner Oberlandesgericht. Als er hörte, seine Nichte sei zur katholischen Kirche übergetreten, habe er gesagt, dann sollte man sie lieber gleich erschießen, das sei aber nur eine so hingeworfene Redensart gewesen. Vorsitzender: Sie hatten nicht die Absicht, Ihre Nichte zu erschießen? Zeuge: Gott bewahre! Heiterkeit. Hofrat Dr. Med. Schröder: Er sei seit dem Ausscheiden des Medizinalrats Dr. Stumpf Arzt im Maximiliansstift. Die Angeklagte sei als Vorsteherin die allerungeeignetste Person gewesen, zumal sie eine Abneigung gegen alle Krankheiten und gegen das Alter mit seinen Gebrechen hatte. Verteidiger: Sie sollen selbst die Klagen der Stiftsdamen über das Essen für unberechtigt gehalten und wiederholt höhnisch gesagt haben. Ja, die Damen müssen Austern, Fasanen, Forellen und Sekt bekommen. Zeuge: Herr Rechtsanwalt, in dieser Weise habe ich mich jedenfalls nie geäußert. Das muss missverstanden worden sein. Angeklagte: Das haben Sie bestimmt in der von Herrn Rechtsanwalt vorgetragenen Weise mehrfach gesagt. Zeuge: Ich bestreite das. Eine Zeugin, die vor längerer Zeit im Stift bedienstet war, bekundete, sie könne über die Angeklagte nur Gutes berichten. Sie war gut zu dem Dienstpersonal und gab den Armen viel. Auch sie, Zeugin, habe Geschenke von der Oberin erhalten. Hafner Gehilfe Georg Wagner, Bruder der Minna Wagner. Seine Schwester habe ihm geklagt, die Oberin habe ihr vorgehalten, dass sie, seitdem sie bei ihm, Zeugen, verkehre, ein schlechtes Mensch geworden sei und bei ihm mit einem Kerl verkehre. Er habe davon nichts gemerkt, seine Schwester habe sich bei ihm gut aufgeführt. Später wurde von der Angeklagten auch behauptet, dass seine Schwester die Salzsäure selbst genommen habe, weil sie guter Hoffnung war. Vorsitzender: Und das hielten Sie auch für unberechtigt? Zeuge: Jawohl, sie hat nie mit einem Mannsbild was zu tun gehabt. Heiterkeit. Im Weiteren bestätigte der Zeuge, dass sein Großvater vom Schlage getroffen worden sei. Wann das war, ob am Firmungstage seiner Schwester, wisse er nicht. Angeklagte: Ich habe der Minna niemals nachgesagt, dass sie unmoralisch war. Frau Wagner bestätigte die Angaben ihres Mannes. Kammerfrau Meyer hatte eine Reihe von Jahren im Stift gedient und war im Allgemeinen mit der Angeklagten gut ausgekommen. Vorsitzender: Wie war es mit deren Wahrheitsliebe? Zeugin: Gelogen hat sie wohl auch manchmal. Man hatte ja manchen Verdruss mit ihr. Mit den Stiftsdamen war aber auch schlecht auszukommen. Die eine hatte keine Zähne, die andere hatte noch einige. Einer war das Fleisch zu hart, der anderen zu weich, der einen zu gesalzen, der anderen zu wenig. Eine aß lieber Weißwürste, die andere wollte Filet-Beefsteaks haben. Heiterkeit. Auf Befragen des Verteidigers gab die Zeugin noch an, dass manche der Damen aus Bequemlichkeit sehr üble Gewohnheiten hatten, die sich nicht näher wiedergeben lassen. Eine der Damen war eine große Katzenliebhaberin. Sie ließ die Fenster nie öffnen, weil sie fürchtete, die Katzen könnten sich erkälten. Heiterkeit. Verteidiger: Ließ die Dame ihre Lieblingskatze nicht mit einem seidenen Sonnenschirm spazieren führen? Heiterkeit. Zeugin: Das weiß ich nicht. Verteidiger: Diese Katze soll, als sie gestorben war, feierlich beerdigt worden sein. Heiterkeit. Zeugin: Das weiß ich auch nicht. Verteidiger: Wissen Sie etwas von den unpassenden Tischgesprächen der Stiftsfräuleins, über die sich die Vorsteherin ärgerte? Zeugin. Ich war nicht im Zimmer. Verteidiger. Ein Fräulein soll gesagt haben, Gott sei Dank, ich bin nicht als Jungfer ins Stift gekommen. Zeugin. Das hat uns die Vorsteherin erzählt. Magistratsbeamtengattin Karl hatte den Namen der Minna Wagner in der Zeitung gelesen und sich erinnert, dass sie vor 8 Jahren ein Dienstmädchen dieses Namens hatte. Sie habe sich darauf bei Rechtsanwalt Dr. von Panwitz gemeldet. Die Wagner sei lügenhaft und bösartig gewesen und habe ihr viel Verdruss in ihrer Ehe gemacht, so dass sie sie nach einigen Monaten aus dem Hause geschafft habe. Vorher habe sie den Onkel der Wagner, Herrn Fetzer, kommen lassen. Dieser habe das Mädchen durchgehauen und ihr erzählt, dass die Minna eine Liebesaffäre am Südbahnhof hatte. Gerichtsdiener Fetzer. Dass ich die Minna geschlagen habe, ist richtig. Sie war damals ein junges Mädchen und machte mir viel Verdruss, weil sie oft ihre Stellen wechselte. Den Angaben der Frau, die eifersüchtig war, habe ich ja nicht ganz geglaubt. Ich gab der Minna aber ein paar, damit sie mal irgendwo länger bleibe. Von einer Liebesaffäre ist kein Wort über meine Lippen gekommen. Ich weiß davon gar nichts. Zeugin. Jawohl, das haben Sie gesagt. Vorsitzender. In welcher Art waren die Lügen der Wagner? Waren es Notlügen oder Lügen bösartiger Natur? Verteidiger Rechtsanwalt Dr. von Panwitz. Verzeihung, ich habe in der Religionsstunde immer gelernt, dass jede Lüge verwerflich ist. Vorsitzender zur Zeugin Karl. Können Sie uns sagen, welcher Art die Lügen waren? Zeugin, sehr erregt. Nein, ich kann nur sagen, sie verstand mich zu ärgern. Staatsanwalt. Welche Anhaltspunkte haben Sie für den Umgang Ihres Mannes mit der Wagner? Zeugin. Was mir die Leute gesagt haben. Staatsanwalt. Sonst nichts? Zeugin. Ja, sie hat es mir selbst gesagt. Als sie schon aus dem Hause war, kam sie wieder einmal zu mir und wollte von mir wieder in den Dienst genommen werden. Ich lehnte es aber ab und da sagte sie mir, sie sei von meinem Mann schwanger. Ich verbot ihr die Schwelle. Staatsanwalt. Hat Ihr Mann Ihnen auch mit anderen Frauen Verdruss bereitet? Zeugin. Nein, nur mit der Minna. Verteidiger. Das mit der Schwangerschaft ist also eine offenbare Unwahrheit gewesen. Staatsanwalt. Das werden wir erst sehen. Bis jetzt ist der Vorfall noch nicht aufgeklärt. Verteidiger. Vielleicht kann Herr Fetzer Auskunft geben, wo die Wagner noch in Stellung war, damit wir das mysteriöse Dunkel über das verloren gegangene Dienstbuch der Wagner lüften können. Mir stehen ja keine Schutzmannschaften zwecks Recherchen zur Verfügung. Staatsanwalt. Nun, der Herr Verteidiger hat ja in Bernwied sehr wohl zu recherchieren gewusst. Verteidiger. Das war auch danach. Heiterkeit. Sie sehen, wie mich das Publikum deswegen auslacht. Vorsitzender. Ich bemerke, dass allen Anträgen der Verteidigung von mir stattgegeben wurde. Verteidiger. Das musste ja geschehen. Aber im Vorverfahren wurde im Interesse der Verteidigung keine Ermittlung gemacht. Die Zeugin Karl nannte sodann einige Adressen früherer Dienstherrschaften der Wagner. Das Gericht beschloss die Ladung der Zeugen, ebenso des Ehemanns Karl und einiger Eisenbahnbeamten, die der Minna Wagner gegenübergestellt werden sollen. Die Zeugin Karl wünschte, entlassen zu werden. Vorsitzender. Nein, Sie müssen noch hier bleiben. Zeugin. Ich muss doch aber nach Hause zu Mittag kochen. Große Heiterkeit. Vorsitzender. Das hilft nichts, Sie müssen noch bleiben. Heiterkeit. Zeugin Lina Seitz. Ihr habe die Vorsteherin nachgesagt, dass sie sich mit Soldaten abgebe. Als sie sie deshalb zur Rede stellte, habe sie es abgeleugnet. Wenn man mit dem Ministerium drohte, bekam es Fräulein von Häusler mit der Angst, und es war eine Weile besser. Heiterkeit. Von den Stiftsdamen habe die Angeklagte gesagt, die ganze Zeit lamentieren die alten Laster über Krankheit, aber beim Fressen und Saufen merkt man nichts davon. Heiterkeit. Kriminalschutzmann Anton Jeilner bekundete, dass ihm bei seinen Ermittlungen berichtet wurde, es sei im Stift geäußert worden, der Minna Wagner werde man doch nichts glauben, denn sie sei Konvertitin. Wer das gesagt, ließ sich nicht feststellen. Es folgte eine Reihe von der Verteidigung geladener Leumundszeugen. Diese bekundeten, die Angeklagte habe sich bei Wohltätigkeitsveranstaltungen betätigt, für arme Handarbeiten gemacht und das Bestreben gehabt, ihren Stiftsdamen eine Freude zu machen. Mehrere Ministerialräte aus dem Ministerium des Innern bezeichneten die Rechnungsführung der Angeklagten als musterhaft. Einige Freundinnen hielten die Angeklagte für energisch, aber gutmütig. Kapuzinerpater Zöllestin aus Altötting sollte bekunden, dass Fräulein von Häusler ihm nach einer Beichte erzählt habe, eines ihrer Mädchen sehe immer einen Hund mit feurigen Augen und dass er erwidert habe, so etwas gebe es nicht. Zeuge. Er erinnere sich dessen nicht, solche Sachen treten zu oft an ihn heran. Er müsse überhaupt sein Erstaunen aussprechen, dass man einen Priester wegen solcher Lappalie vor Gericht rufe. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. von Panwitz, sehr heftig. Ich verbitte mir entschieden von einem Zeugen Vorhaltungen, was zur Würde der Justiz gehört und was nicht. Vorsitzender. Ich bitte, dass der Herr Verteidiger sich ruhig verhält. Sie haben den Zeugen nicht die Meinung zu sagen. Ein älteres adliges Fräulein von 66 Jahren, eine Freundin der Angeklagten, bekundete als Zeugin, sie halte die Angeklagte für zu brav und fromm, um eine solche Tat zu begehen. Eine sehr große Anzahl weiterer Zeugen bekundete auf Befragen des Verteidigers, dass sie die Angeklagte der ihr zur Last gelegten Tat nicht für fähig hielten. Eine Zeugin sagte, die Oberin habe ihr einmal verboten, die Stiftsdamen zu bedienen. Die Oberin habe gesagt, die alten Laster können sich selbst die Stube aufwischen und heizen. Der jetzt 54-jährige Magistratsbeamte Ludwig Karl bekundete als Zeuge, seine vor ihm hier vernommene Gattin sei 10 Jahre älter als er. Die Wagner habe sich geneigt gezeigt, mit ihm ein Liebesverhältnis einzugehen, es sei aber nicht zum Ehebruch gekommen. Die Wagner, die während der Verhandlung wiederholt Brechanfälle bekam, erzählte, Herr Karl, ihr Dienstherr, habe ihr nachgestellt, er habe sie aber nie erwischt. Vorsitzender. Minna Wagner, ist nicht ihr Onkel zu Frau Karl gekommen und hat ihnen ein paar Ohrfeigen gegeben? Zeugin Wagner. Nein. Vorsitzender. Aber ihr Onkel hat es selbst hier zugestanden. Zeugin. Ich erinnere mich nicht. Zeuge Fetzer. Erinnerst du dich denn nicht? Du hast ja bitterlich geweint und noch nach 2 Jahren zu meiner Frau gesagt, dass ich dich ungerecht geschlagen habe. Das kannst du doch nicht vergessen haben. Zeugin Wagner. Es kann ja möglich sein, ich erinnere mich aber nicht mehr. Es folgten darauf die Sachverständigengutachten. Professor Dr. Med. Freiherr von Schrenck-Notzing, München. Die Minna Wagner machte einen normalen, wenn auch einen etwas zarten Eindruck, mit vielleicht etwas leichterer, nervöser Erschütterung. Sie hatte bereits vorher eine Magenerkrankung, so dass schon eine geringere Schädlichkeit eine erhebliche Störung verursachen konnte. In dem Kaffee waren 2 Gramm reine Salzsäure enthalten, die 0,7 Gramm Chlorwasserstoffsäure erzeugen. Beim Genuss von 12 Gramm tritt der Tod ein. 2 Gramm Salzsäure sind die Maximaldosis für Arzneien. Die genossene Menge überschreitet zwar nicht die ärztliche Dosis, aber die Menge wird dann nicht auf einmal genossen. Ein vollständig normaler Magen würde die Schädlichkeit des Giftes in schnellerer Zeit überwunden haben. Das unstillbare Brechen kann durch psychische Vorgänge beeinflusst werden. Es ist bekannt, dass das Brechzentrum von Vorstellungen leicht berührt werden kann. Ein eminent psychischer Schock und traumatische Erscheinungen haben dazu beigetragen, die Leiden zu steigern und einen Zustand zu schaffen, welcher die Heilung aufhält. Bei der Angeklagten ist ein auffallender Mangel in den ethischen Funktionen vorhanden. Es ist erstaunlich, dass eine Dame ihres Standes und ihrer Erziehung sich fortwährend so roher Ausdrücke bedient hat. Es ist bei der Angeklagten ein so niedriger Grad von Intellekt vorhanden, wie er nicht gerade ihrem Stande entspricht. Ob der Mangel an Begabung schon an Schwachsinn grenzt, lässt sich so nicht beurteilen. Was die Frage anlangt, ob die Angeklagte boshaft ist, so muss ich zunächst eine auffallende Affekterregbarkeit feststellen. Die Hemmungen, welche bei normalen, wohlerzogenen Personen einzutreten pflegen, fehlen bei ihr. Festgestellt wurde in der Verhandlung eine Freude am Schaden anderer. Ich habe sehr wohl den Eindruck, dass die Angeklagte imstande war, einer anderen einen Possen zu spielen. Für ihren Mangel an Intelligenz spricht schon die Art ihrer Verteidigung. Wenn eine Person, die unter so furchtbarer Anklage steht, sich so ungeschickt verteidigt. Der zweite Sachverständige, Oberarzt im Kreis Irrenhaus, Dr. Holterbach, stellte bei Fräulein von Häusler auch einen geringen Grad von Intelligenz fest. Dagegen fehle es an jedem Anhaltspunkt für die Annahme von Schwachsinn. Landgerichtsarzt, Medizinalrat Dr. Hofmann: Er könne die Wagner weder für geisteskrank noch für hysterisch noch für trunksüchtig halten. Die einzige Schuldfrage, die den Geschworenen vorgelegt wurde, lautete: Ist die Angeklagte Elise von Häusler schuldig, am 20. Juli 1902 der Krankenpflegerin Wilhelmine Wagner vorsätzlich, um sie an ihrer Gesundheit zu schädigen, Gift beigebracht zu haben? Es nahm alsdann am letzten Verhandlungstage das Wort Staatsanwalt Aul. Volle 7 Monate sind seit dem Tage der Vergiftung verflossen und seitdem bis heute hat die Minna Wagner schwer zu leiden gehabt unter den Folgen der teuflischen Tat, die so freventlich in ihr Leben eingegriffen hat. Sie haben gehört, was die Wilhelmine Wagner für eine Person vor dem gewesen ist. Ein junges, blühendes Mädchen, das den schweren Beruf der Krankenpflegerin gewählt hatte. Ein Mädchen, das gespart und gesorgt hat für ihre alte, gichtbrüchige Mutter. Das Mädchen ist jetzt siech und es liegt die Gefahr vor, dass sie dem Hungertode anheimfällt. Das arme Mädchen siecht nun seit 7 Monaten dahin. Sie ist ohne Erwerb, den sie für ihre armen alten Eltern so nötig hätte. Der Täter ist nur im Stift zu suchen. Die Stiftsdamen können nicht in Betracht kommen. Welchen Beweggrund sollten die alten Damen auch haben, einem so fleißigen, willigen, so überaus beliebten Mädchen Salzsäure in den Kaffee zu schütten? In Frage können nur 2 Personen kommen. Entweder hat die Wilhelmine Wagner die Salzsäure sich selbst in den Kaffee getan, oder die Stiftsvorsteherin Elise von Häusler war die Täterin. Wir wollen uns beide Persönlichkeiten näher ansehen, um zu betrachten, ob einer von ihnen eine solche Tat zuzutrauen ist. Wilhelmine Wagner kam als 13-jähriges Mädchen zu Frau Dürreck nach München in den Dienst. In der 4-jährigen Dienstzeit hat sie sich dort das Zeugnis eines sehr braven, anhänglichen, fleißigen, soliden Mädchens erworben. Und von dieser Dame, die ihr ein so vorzügliches Zeugnis ausgestellt hat, ist sie zu den Eheleuten Karl gekommen. Sie haben gehört, was Frau Karl über die Wilhelmine Wagner, von der wir bisher nur Gutes gehört haben, erzählt hat. Sie sagte, die Wagner war boshaft, lügnerisch, unsittlich. Aber Frau Karl war nicht imstande, diese Behauptungen zu beweisen. Nur allgemeine Verdächtigungen konnte sie vorbringen. Ich tue doch schon recht lange mit, aber ich muss sagen, ein frivoleres Zeugnis, ein frivoleres Auftreten wie das dieser Frau Karl habe ich noch nie gesehen. Wort für Wort ihrer Aussage, behaupte ich, ist erlogen. Und darum habe ich Ihnen auch den Ehemann vorgeführt. Ich weiß nicht, welchen Eindruck dieser auf Sie, meine Herren Geschworenen, gemacht hat, auf mich den allerschlechtesten. Der Mann hat das Mädchen, das bisher in sittlicher Beziehung keinen Makel hatte, in gewöhnlichster Weise verleumdet. Ich habe darum die Wilhelmine Wagner Ihnen nochmals vorgeführt. Sie hat in offener, ehrlicher Weise Auskunft gegeben, und da sage ich, der Ehemann Karl hat an dem 17-jährigen Mädchen nichts weiter als einen ganz gemeinen Notzuchtversuch unternommen. Von Karl kam die Wagner auf eine andere Stelle. Dort blieb sie 1 Jahr und wurde wieder als brav und gut geschildert. Glauben Sie, dass ein Mädchen, das vorher unsittlich war, so schnell sich wieder im Charakter ändert? Aus dieser Stelle entließ man sie ungern. Auch auf ihrer nächsten Stelle im Josefspital war man mit ihr zufrieden. Sie konnte dort nicht bleiben, weil sie selbst krank war. Aber die Oberin empfahl sie weiter, und so kam sie ins Stift. Hier war sie auch bei allen, bis auf eine, beliebt. Ich glaube, das genügt. Wenn wir alles zusammennehmen, so müssen wir sagen, Minna Wagner war ein ruhiges, braves, solides Mädchen. Sie verdient, dass man ihr Glauben schenkt. Die andere Person, die in Frage kommt, ist die Elise von Häusler. Von deren Vergangenheit wissen wir nicht viel. Es interessiert uns auch wenig. Wir wissen nur von ihr, dass sie vorher Haushälterin im adligen Stift war und dort hinausgetan wurde, wegen ihres bösen Mundes, wegen dessen sie in der ganzen Ludwigstraße bekannt war. Dann kam sie ins Maximilianstift. Dieses soll alten, unversorgten Damen Versorgung gewähren, beitragen, deren Lebensabend zu verschönern. Als Zweck heißt es in den Statuten, es solle den Damen ein friedliches Dasein gewähren und die Damen sollen die Pflicht haben, in friedlicher Nachsicht und christlicher Geduld dahin zu leben. Die Angeklagte hat alle anderen als die dafür geeigneten Eigenschaften zur Leitung des Stifts mitgebracht. Mit demselben Augenblick zog dort Verdruss ein. Sie wird von allen Seiten als boshaft, herrschsüchtig, gefühls- und gemütsroh, jähzornig, leidenschaftlich geschildert. Diese Person mit solchen Eigenschaften steht an der Spitze eines Versorgungsheims. Wie diese Versorgung war, haben wir ja gehört. Statt Frieden fanden die alten Damen eine Hölle. Sie werden schon alle die Erfahrung gemacht haben, dass solche Personen dazu neigen, nach außen den Anschein eines gottesfürchtigen, opferwilligen Lebens zu erwecken, um diejenigen, die mit ihnen nur oberflächlich in Berührung kommen, über ihren wahren Charakter zu täuschen. Die Angeklagte ging fleißig in die Kirche und hielt die Dienstboten dazu an. Aber innerhalb der vier Mauern des Stifts, wo war da die christliche Nächstenliebe, die liebevolle Nachsicht, die christliche Geduld? Wie hat sie die Schwächen der alten Damen behandelt? Meisterhaft war sie in der Kunst des Ehrabschneidens. Alten Stiftsdamen sagte sie etwas nach. Die Protektorin des Stifts ist eine königliche Hoheit, ich nenne den Namen nicht, er ist ja schon wiederholt erwähnt worden. Diese hohe Protektorin hat von der Angeklagten viel gehalten, auch noch, nachdem sie unter dem dringenden Verdacht, einen Giftmordversuch begangen zu haben, verhaftet war, hat sie ihr zum Zeichen des Vertrauens einen Brief und Esswaren ins Gefängnis geschickt. Und dieser hohen Dame sagte die Angeklagte nach, »Die kümmert sich ja nicht um das Stift, die hat ja keine Zeit, denn sie hält es mit ihrem Hausarzt.« Ich enthalte mich jeden Urteils. Mich ekelt der Charakter der Angeklagten an. Nach allem, was wir über die Angeklagte gehört haben, können wir sagen, wenn je ein Indizienbeweis schlüssig gewesen ist, so ist es dieser. Es reiht sich Kette an Kette, es besteht keine Lücke. Beten Sie nur für mich recht fleißig, damit's schön ausgeht und wir wallfahrten nach Altötting, sagte die Angeklagte zur Butzmann. Sie hatte das Beten auch sehr nötig, aber wir haben hier nicht zu fragen, wie die Angeklagte vor Gott ihr Gewissen entlastet. Hier haben wir abzuurteilen über den frevelhaften Eingriff in das Leben eines armen Dienstmädchens, das der Angeklagten treu gedient hatte. Es ist ein ganz verfehlter Versuch, die Angeklagte als saudumme Person hinzustellen. In ihrer Verteidigung hat sie sich als ganz raffinierte Person erwiesen. Ihre Taktik war, alles abzuleugnen. Wenn sie schließlich die rohen Äußerungen zugab, so hat sie das nicht aus eigenem Antrieb getan. Sie ist erst dazu gekommen, nach vorhergegangener Belehrung von einer bestimmten Seite. Bewegung. Der Staatsanwalt schloss, indem er die Erwartung aussprach, dass die Geschworenen die Angeklagte der schweren Körperverletzung, begangen durch Vergiftung, schuldig sprechen werden. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. von Panwitz. Meine Herren Geschworenen, Die Anklage baut sich auf Indizien auf und benutzt die Psychologie in einer Weise zur Stütze, wie ich es noch nicht erlebt habe. Die Anklage führt als wichtigstes Indizium in erster Reihe an, dass die Angeklagte den Abort abschloss, bevor sie zur Kirche ging. Ich halte das gerade für ein entlastendes Moment. Die Salzsäure war wochenlang schon im Abort aufbewahrt. Wenn die Angeklagte nach der Tat schnell noch vor dem Weggang den Abort zuschloss, so lenkte sie ja den Verdacht auf sich. Also aus diesem Umstand des Abschließens kann bei einem normalen Menschen nichts Verdächtiges gefolgert werden. Ein weiteres Indizium ist das Motiv. Gewöhnlich ist man bei uns froh, wenn man ein Motiv hat. Die Angeklagte hat gleich drei. Und der Staatsanwalt präsentiert sie uns zur Auswahl. Da kann man auf die Vermutung kommen, dass sie alle drei nichts taugen. Ich halte es für absurd, dass ein normaler Mensch, bloß um die Oberin des Krankenhauses, die Wagner empfohlen hatte, nicht zu verletzen, ein Dienstmädchen vergiftet. Das zweite Motiv soll darin liegen, dass sie Verdruss bei den Damen gefürchtet habe, wenn sie die Wagner durch Kündigung aus dem Hause schaffte. Damit kommt die Anklage mit sich selbst in Widerspruch. Denn wie ein roter Faden zieht sich durch die Anklage, dass die Angeklagte herrschsüchtig, rücksichtslos sei. Und da soll sie sich mit einem Male vor den alten Damen gefürchtet haben. Ich bin auch der Meinung, dass die Angeklagte böse, herrschsüchtig ist. Darum aber auch trifft dieses Motiv nicht zu. Als drittes Motiv wird angenommen, die Angeklagte habe sich gefürchtet, dass die Wagner ins Ministerium gehen und angeben werde, was die Angeklagte über die Liebschaften der Stiftsdamen und so weiter ihr erzählt habe. Ich gebe zu, dass dieses Indizium ausreichend wäre, wenn die Anklage auf Mord lautete. Um zu verhindern, dass jemand etwas anzeige, muss man ihn aus der Welt schaffen. Dazu reichte aber die Dosis Gift nicht aus. Und das nimmt ja auch die Anklage nicht an. Darum ist auch das dritte Motiv unlogisch. Die Indizien können weder im Einzelnen noch zusammen die Anklage stützen. Sie machen knapp die Möglichkeit aus, dass die Angeklagte die Tat begangen haben könne. Diese Möglichkeit liegt aber auch für alle anderen Hausbewohner vor. Da diese Indizien gar nichts ausmachen, hat man die Psychologie angezogen wie noch in keinem Falle. Weil der Stoff für einen Rock nicht ausreichte, hat man ein paar Hosen daraus angefertigt. In den Lehrbüchern der Kriminalpsychologie nennt man das ein Verrennen auf einen Seitenweg. Nach der Schilderung des Staatsanwalts ist die Angeklagte ein Satan in Menschengestalt, wie er nicht scheußlicher gedacht werden kann. Ich glaube, dass sie ein Mensch war, mit großen, sehr großen Schwächen, aber auch großen Tugenden. Der ganze Entlastungsbeweis ist spurlos an dem Ohr des Herrn Staatsanwalts verhallt. Ich finde es unbegreiflich vom Herrn Staatsanwalt, dass er gegen diese so gut beleumundeten Eheleute Karl die schweren Vorwürfe erhoben und abwesende Zeugen, die sich nicht verteidigen können, beleidigt hat. Hier steht Eid gegen Eid. Wer hat denn ein größeres Interesse an dem Prozess? Die Karls oder die Wagner? Aus dem ganzen Gang der Untersuchung habe ich den Eindruck gewonnen, dass es mit der Wahrheitsliebe der Wagner nicht so einwandfrei bestellt ist, wie sie der Staatsanwalt hingestellt hat. Die Aussagen der Karls werden durch andere Aussagen unterstützt, aber der Herr Staatsanwalt misst mit zweierlei Maß. In dem Leben der Wagner zeigen sich so viele merkwürdige Vorkommnisse, wie da ist die Erzählung über das verschwundene Dienstbuch mit den angeblich guten Dienstzeugnissen, die Geschichte mit dem Hund, der ihr einmal erschienen ist und so weiter. Sie hat Geistererscheinungen, immer Erzählungen mit mystisch-religiösem Beigeschmack erwähnt, bloß um Aufsehen zu erregen und sich interessant zu machen. Nehmen wir an, das Mädchen habe die Salzsäure getrunken, um sich interessant zu machen. Ist das etwas anderes als alle die anderen Geschichten? Sie kannte die Wirkung der Salzsäure. Das Quantum kann ein gesunder Mann ohne Nachteile mit 2 Schluck einnehmen. Sie hatte nur nicht mit ihrem schwachen Magen gerechnet. Wenn Sie die Angeklagte schuldig sprechen, trifft sie eine furchtbare Strafe. Dieser Paragraph kennt keine mildernden Umstände. Mit einem Schuldspruch vernichten Sie die Existenz dieser Frau, die in Ehren grau geworden und im Leben schwer gearbeitet hat. Ich halte eine Verurteilung bei dem mangelhaften Beweismaterial für unmöglich. Wenn Sie aber der Meinung sein sollten, dass die Angeklagte es getan hat, so kommt es auf das »um« an. Sie mögen ja annehmen, dass die Angeklagte der Wagner einen Possen habe spielen wollen. Wenn Sie aber verneinen, dass es in der Absicht geschehen, Sie an der Gesundheit zu schädigen, so erfolgt zwar Freisprechung, die Wagner hat aber einen zivilrechtlichen Anspruch an die Angeklagte. Sie verliert damit ihr kleines Vermögen und Heim. Das würde doch schon eine sehr große Sühne sein, wenn sie es wirklich getan haben sollte. Die Angeklagte rief, »Doch nicht! Ich bin unschuldig, bei Gott im Himmel!« Ende von Abschnitt 39. Gelesen von Eva K.